frisches Öl. Das frisches Öl, das ausgegossen wird in deinem Inneren. Frisches Öl. Oh, wir empfangen dieses frische Öl, diese frische Zuteilung, Herr, von dir. Von unserem Bräutigam. Von unserem Liebsten. Von dem, der unser Herz ganz und gar erfüllt. Oh Jesus, du bist unser Glück. Du bist unsere tiefste Freude. Du bist das Öl in unseren Lampen. Du bist alles. Wir geben uns heute Morgen dir hin und sagen, ja, Jesus, wir geben ja, uns dir völlig hin, übernimm uns komplett. Jede Zelle, jeden Gedanken, komplette Übernahme. Danke, Herr. Danke, Herr. Diesen Raum der Herrlichkeit, für diesen Himmel auf Erden, der hier ist. Und wo unsere Seelen zur Ruhe kommen, wo Frieden ist. Aber wo wir angekommen sind. Ja, du bist unser Zuhause. Halleluja. Du bist unser Hirte. Wir haben alles, was wir brauchen. Ja, wir haben alles, was wir brauchen. Wir deine Braut sein dürfen. Du unser Bräutigam. Halleluja. Und es ist jetzt schon so. Danke, dass du uns bereit machst für das große Hochzeitsmahl. Und weiße Kleider, dass weiße Kleider da sind für uns. Das sind weiße Kleider. Sein Blut wäscht alles ab. Sein Blut hat alles abgewaschen und es wäscht uns. Es wäscht dich die ganze Zeit, sodass du mit einem weißen Kleid vor ihm stehst und stehen kannst. Sieh dich mit einem weißen Kleid. Und der Verkläger der Brüder, er ist hinabgeworfen. Er ist hinabgeworfen. Halleluja, danke, Herr. Preisen dich. Danke, Herr, für diese Gemeinschaft, die wir mit dir haben dürfen. Und die unser tiefstes Glück bedeutet. Die Welt. Also jeder möchte glücklich sein. Das hat Gott in uns reingelegt. Und in ihm sind wir wirklich glücklich. Das ist unser tiefstes Glück. Herr, du bist unser tiefstes Glück, das uns niemand rauben kann. Weißt du, wenn er dein tiefstes Glück ist, dann ist er auch deine tiefste Freude. Diese tiefste Freude, diese Freude, die so tief ist. Tiefer als alles andere, die eine Quelle ist. Das heißt in Psalm 16,11, du zeigst mir den Weg des Lebens. Und er hat uns den Weg des Lebens gezeigt. Jesus ist der Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht und ewiges Glück in deiner rechten Hand. Nimm auf diese Fülle von Freude, diese Fülle von Freude, diese Fülle, das ist eine Fülle, das ist eine Fülle. Weißt du, bei Gott ist Fülle. Gott ist kein Rinnsal. Gottes Geist ist kein Rinnsal, sondern Gottes Geist ist Fülle, ist ein Strom, ist ein Strom. Und dieser Strom möchte ich heute durchfluten, durchfließen. Oh, Halleluja, mach dich auf für diesen Strom des Lebens. Dieser Strom des Lebens, dieser Strom des Glücks, dieser Strom der Freude. Danke, Herr. Diesen Strom der Freude, der uns all, ja, der alles wegspült auch. Er spült alles weg, was noch da war, was dich noch belastet hat. Spült alles weg. Geschwommen. Und es gibt auch eine Stelle im Wort, da heißt es, keiner stößt den anderen. Weißt du, in diesem Strom, da stößt du niemanden. Das ist nämlich Liebe. Und da schwimmen wir alle zusammen in vollkommener Einheit, in vollkommener Liebe. Halleluja. Jeder auf seiner Bahn, weißt du, wie in einer Rennbahn. Wir laufen, jeder läuft in seiner Rennbahn. Und wir laufen gleichzeitig alle zusammen, alle zusammen, alle zusammen, vollkommener Einheit, vollkommener Liebe, in dieser Freude, in diesem Glück über unseren Herrn. Dein Inneres. Und das Frieden in diesem Strom. Ich hatte den Eindruck, dass einige da sind und du warst in den letzten Tagen und in der letzten Woche mit starken Gedanken angegriffen. Starke Gedanken sind Mächte der Finsternis. Und Gott möchte dich wirklich vollkommen freisetzen. Halleluja. Vollkommen frei. Wenn dich das betrifft, Halleluja, komm nach vorne, du bist komplett freigesetzt. Halleluja. Chakalalala. Halleluja, danke Vater. Danke Jesus. Oh, Shakatatatata. Halleluja. Danke Jesus. Oh ja, streck dich aus. Halleluja. Oh, Vater, ich danke dir von ganzem Herzen. Halleluja. Herr, wir nehmen Autorität über alle starken Gedanken, über jede Macht der Finsternis, die meine Geschwister angegriffen hat, in dem Namen Jesus. Und ich sage Schluss jetzt in dem Namen Jesus. Ich sage Stopp jetzt über diesen Gedanken. Stopp jetzt im Namen Jesus. Sei frei und los. Sei frei und los. Sei frei und los. Es gehört nicht zu dir. Es gehört nicht zu dir. Und Jesus sagt, ich habe euch Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über jede Macht der Finsternis. Und nichts wird euch schaden. Nichts wird euch schaden. Nichts wird euch schaden. Nichts wird euch schaden. Halleluja. Du bist ein Sieger. Jesus sagt zu dir, du bist Sieger. Du bist Sieger. Du bist mein Überwinder. Du bist mein Überwinder. In mir hast du schon überwunden, sagt der Herr. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater. Ich rufe Frieden aus. Jesus hat gesagt, meinen Frieden gebe ich euch. Meinen Frieden lasse ich euch zurück. In meinem Reich, in der Welt, habt ihr Bedrängnis und Ängste. Aber ich habe euch Frieden gegeben, der nicht von dieser Welt ist. Und dieser Friede, Halleluja, ich setze diesen Frieden frei, ganz neu in euch, in Jesu Namen, den Frieden Gottes, diese Ruhe, dass ihr wisst, nichts kann euch scheiden von der Liebe Gottes. Nichts kann euch scheiden von seiner Liebe. Wenn Gott für euch ist, wer gegen euch? Wer gegen euch? Sag mal, wenn Gott für mich ist, wer könnte gegen mich sein? Wer könnte gegen mich sein? Niemand. Niemand. Und sag noch, ich bin mehr als ein Überwinder. Durch den, der mich geliebt hat. Durch das Wort ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Halleluja. Wir danken dir von ganzem Herzen. Und ich danke dir für diesen Frieden. Halleluja. Der in jedem Herzen ist und der tief durchgeht, der in jeden, durch jeden Körper fließt, durch jede Seele. Halleluja. Streck dich nochmal aus und sag, Herr, ich nehme diesen Frieden. Du bist mein Friede, Jesus. Du bist der Friedefürst. Und ich habe Frieden im Überfluss. Ich habe Frieden im Überfluss. Ich habe Frieden im Überfluss. Juhu! Amen und Amen. Danke, Jesus. Juhu! Amen. Halleluja. Halleluja. Und jetzt hören wir das mächtige Wort unseres Pastors. Nimm auf. Halleluja. Nimm alles auf. Halleluja, Gott spricht zu dir. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Guten Morgen. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Auch alle, die über Livestream zuschauen, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Auch ganz besonders begrüßen wir heute eine ganze Gruppe am Livestream. Zwei Gloryhäuser aus der Schweiz haben sich heute zusammengetan und machen gemeinsam Livestream-Gottesdienst. Wir grüßen euch, ihr Schweizer. Herzlich willkommen. Wir sind alle an einem Beamer versammelt. Halleluja. Preist den Herrn. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr eingetuned seid. Und schön, dass du hier bis heute Morgen. Sag zu deinem Nachbarn, schön, dass du neben mir sitzt. Mhm. Halleluja. Vielen Dank auch noch für eure Gebete gestern für Nürnberg. Wir hatten eine gewaltige Zeit gestern in Nürnberg. Der Raum war wirklich bis zum Äußersten gefüllt. Wirklich, die Leute sind überall gesessen. Und Gott hat wirklich mächtig gewirkt. So viele Wunder passiert. Leute, die nicht richtig laufen konnten mehr, sind gerannt. Andere, die Treppen nicht laufen konnten, sind Treppen gelaufen. Leute, die Hörprobleme hatten, haben Heilung am Ohr bekommen. Heilung am Auge, die nicht richtig sehen konnten. Ein Junge, der, ich hatte verschiedene Worte der Erkenntnis und dann hat er sich dazwischen gemogelt und ich hatte kein Wort der Erkenntnis für ihn gehabt, aber er sagte dann, ich habe zwei unterschiedlich lange Beine. Und dann habe ich gesagt, okay, du kommst auch noch dran. Und dann habe ich für ihn gebetet und habe ihn gefragt, möchtest du, dass dein kurzes Bein länger wird oder dein langes Bein kürzer wird? Dann hat er gesagt, ja, lieber länger. Und noch bevor ich überhaupt reden konnte, ich hatte nur die Beine in der Hand, bumm, ist das Bein rausgeschossen und war da. Halleluja. Preist den Herrn, das war für ihn wirklich stark. Und ja, 20 Menschen haben sich bekehrt oder sind beim Bekehrungsaufruf nach vorne gekommen. Preist den Herrn, das war auch stark. Und ja, viele andere Zeugnisse auch, die noch gekommen sind. Eine Frau hat mir ein Zeugnis erzählt von vor 3 Jahren. Da hat sie meine Sendung bei Sid Roth hat sie gesehen. Und da hatte ich ein Wort der Erkenntnis gehabt für jemanden, der an der Schilddrüse geheilt wird. Ich habe mich nicht mehr daran erinnert, aber ich hatte das offensichtlich. Und sie sagt, sie hatte ihre Schilddrüse war krank und sie hat es für sich damals genommen. Und seit diesem Tag, sagt sie, ist ihre Schilddrüse komplett gesund. Halleluja. Preist den Herrn, das ist doch Hammer. Halleluja. Ihr Lieben, ich möchte gern mit euch heute ins Wort Gottes reingehen und zwar zum Anfang in 2 Verse. Ich greife mal 2 Verse raus und zwar aus Johannes Kapitel 16. Ich möchte heute ein bisschen mit euch in Johannes Kapitel 16 sein. Einige wissen schon, worum es da geht in Johannes 16. Ich verrate es noch nicht, aber manche wissen schon. Ich fange mal an mit 2 Versen, wo du noch nicht unbedingt weißt, worum es letztendlich geht. Aber einfach, um dir die Basis zu geben. Jesus spricht da in Johannes 16, Vers 5 als erstes. Er sagt, jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Das heißt, es war vor dem Kreuz, bevor Jesus ans Kreuz ging, heißt es hier, jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich dies zu euch geredet habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Okay? Und dann Vers 20, ein Stückchen weiter unten, da sagt er nochmal was ganz Ähnliches. Da sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass ihr weinen und wehklagen werdet, aber die Welt wird sich freuen. Das heißt mit anderen Worten, Jesus spricht hier von einer Trauer, die auf die Jünger zukommen wird. Und zwar aufgrund der Tatsache, dass er am Kreuz gestorben ist. Er hatte ja seinen Jüngern in allen 3 anderen Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, er hat ihnen 3-mal angekündigt, dass er leiden wird müssen, dass er sterben wird müssen und dass er am 3. Tag auferstehen wird aus den Toten. Das hatten sie nicht verstanden, dass er auferstehen wird, sondern sie haben nur verstanden, er wird sterben und deswegen hat Traurigkeit ihr Herz erfüllt, ihr Herz gefangen genommen. Angesichts des Leidens, das vor Jesus lag, angesichts des grausamen Todes, den er gestorben ist, hat Traurigkeit ihr Herz erfüllt. Und wenn du nachher schaust, als das Kreuz dann tatsächlich passiert ist, als Jesus am Kreuz hing, dann siehst du einfach seine Jünger, die in Traurigkeit drumherum standen. Es waren sowieso nur einige überhaupt, die da standen, die anderen waren geflohen, aber einige standen da, seine Mutter stand da und so weiter. Sie standen in Traurigkeit um dieses Kreuz herum und sie haben nicht verstanden, warum muss dieser Jesus so extrem leiden? Und weißt du, viele Menschen heutzutage auch, sie verstehen nicht wirklich, warum musste dieser Jesus so extrem leiden? Und manche haben gehört, du sicher, wenn du hier bist, hast du es sicher schon mal gehört, ja, er musste leiden wegen der Sünde der Menschheit. Aber ich habe Menschen sagen hören, die haben gesagt, ja, wegen meiner Sünde hätte er jetzt nicht sterben müssen. Ja? So auf gut Schwäbisch. Das wäre ja nicht nötig gewesen, ja. So, also für mich wäre es nicht nötig gewesen, ja. Ich weiß nicht, wie man das auf Schweizerdeutsch sagt, aber ihr könnt es ja in eurem Dialekt sagen, okay? Ja. Warum musste Jesus so extrem leiden? Ist das wirklich die Auswirkung der Sünde? Ist das wirklich das Ergebnis der Sünde? Und weißt du, die Bibel sagt ganz klar, ja, das ist die Auswirkung der Sünde. Der Lohn der Sünde, Römer 6, Vers 23, ist der Tod. Schon im Alten Testament, wann immer sie gesündigt haben, es brauchte immer Tod, um die Sünde zu sühnen. Entweder die Leute, die gesündigt haben, wurden gleich direkt umgebracht, wenn es schwerere Sünden waren. Ja, dann war das die Sühnung, dann war es das Blut des Menschen, der die Sünde begangen hatte. Steinigung oder was auch immer, wurde getötet. Oder aber, wenn es nicht so eine schwere Sünde war, dann wurde das Blut von Tieren vergossen. Dann wurde ein Opfer dargebracht, stellvertretend für die Sünde, um wieder die Sünde wegzunehmen. Da sehen wir schon im Alten Testament, der Lohn jeglicher Sünde ist der Tod. Und Jesus sagt ein paar Verse weiter in Johannes 16, Johannes 16, 8 sagt er, es ist die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Und das ist ganz interessant, weil viele verstehen auch das nicht, was das heißt, weil sie verstehen Glauben in einer dogmatischen Weise. Sie sagen, aha, es ist also die Sünde, dass Menschen nicht an Gott glauben, dass sie nicht glauben, dass es Gott gibt, dass sie nicht glauben, dass Jesus gibt, dass sie nicht glauben, dass er am Kreuz gestorben ist. Das ist die Sünde. Nein, aber weißt du, wenn Jesus sagt, es ist die Sünde, dass sie mir nicht glauben, dann meint er damit, es ist die Sünde, dass sie mir nicht vertrauen. Das ist nicht eine dogmatische Sünde. Weißt du, die Sünde der Welt ist nicht eine dogmatische Sünde, dass sie nicht das Richtige glauben. Es geht nicht darum, ob du das in erster Linie darum, ob du das Richtige oder das Falsche glaubst, sondern es geht darum, ob du dem Richtigen glaubst. Amen. Also ob du dem Richtigen vertraust, mit anderen Worten, oder wenn du ihm nicht vertraust, dann musst du auf einen anderen vertrauen. Und bei den meisten Menschen ist der andere, auf den sie vertrauen, einfach sie selber. Ja, du musst nur in die Medien reinschauen jeden Tag, worauf die Menschen vertrauen, ist ihr eigener Verstand in den meisten Fällen. Sind ihre eigenen Erkenntnisse, ist ihr eigenes Bauchgefühl, ihr eigene Sicht der Dinge, darauf vertrauen sie und darauf verlassen sie sich und dem vertrauen sie sich an. Aber du kannst nicht zweien gleichzeitig vertrauen. Du kannst nicht dir selber vertrauen und Jesus vertrauen. Amen. Du kannst nur einem vertrauen. Und deswegen hat Jesus gesagt, es ist die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Und jetzt kannst du es sehen. Weißt du, diese Sünde letztendlich der Unabhängigkeit von Gott, das ist der Kern. Die Sünde der Unabhängigkeit von Gott, die Sünde, dass die Menschheit sich auf sich selbst letztendlich verlässt, anstatt auf Gott verlässt. Diese Sünde hat tatsächlich der Finsternis die Tür geöffnet in der Welt. Amen. Das hat die Tür geöffnet. Und wenn du in die Welt schaust, dann siehst du tatsächlich die Realität des Kreuzes in den Auswirkungen der Sünde. Allein wenn du dir die schrecklichen Auswirkungen der Sünde in der Welt anschaust, dann wird dir bewusst, dass es tatsächlich nur das Kreuz sein konnte, was die Antwort gab. Und du musst gar nicht irgendwo weit hingehen oder sagen, ja, manche sagen, ja klar, natürlich, wenn irgendwo Krieg ist, das ist furchtbar, das ist schrecklich. Und ja, das ist der absolute Ausbund von Schrecklichkeit, was in der Ukraine passiert oder was in anderen Krisenregionen der Welt passiert, ist absolut der Ausdruck von Schrecklichkeit. Es ist der Ausdruck von Finsternis. Es ist der Ausdruck der Finsternis, die Tür geöffnet bekommen hat, weil sie ihm nicht glauben, weil die Menschen, ich spreche jetzt nicht die Ukrainer oder die Russen, sondern die Menschen überhaupt, Amen, weil wir ihm nicht geglaubt haben, hat die Finsternis Raum bekommen. Aber du musst nicht so weit weggehen, sondern du kannst genauso sehen, in unserem Land siehst du die Schrecklichkeit der Sünde auch, wenn du mal vielleicht außerhalb deines gut bürgerlichen Lebens schaust, ein klein bisschen über den Tellerrand schaust, dann siehst du, was für schreckliche Dinge auch in unserem Land Menschen angetan werden. Du siehst zum Beispiel diese Sexsklavinnen, ja, von brutalen Zuhältern, du siehst die Menschenhändler, die Frauen unter falschen Versprechen hier nach Deutschland locken und sie dann ausbeuten. Ja. Du siehst die Menschen, die zerstört werden durch Drogen, durch Alkohol. Du siehst die Menschen, die zerstört werden durch kaputte Familienbeziehungen, Kinder, die von klein auf in ihrer Seele traumatisiert werden aufgrund von Gewalt, die sie erleben. Du siehst alle diese Dinge. Du siehst den Tod. Du siehst Hunderttausende von Kindern, die im Mutterleib getötet werden. Du siehst diese ganzen Dinge. Du siehst diese Kultur des Todes. Weißt du, und wenn du all das wirklich siehst mit einem offenen Herzen, dann kann die Reaktion eigentlich nicht anders sein, als so wie die Jünger zu weinen über das, was tatsächlich die Sünde anrichtet. Amen. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und deswegen ist das Kreuz sozusagen ist das Abbild der Sünde der Menschheit. Da siehst du die Realität. Jetzt sagt jemand, ja, aber ich habe nicht so schwer gesündigt. Ich sage dir, jeder Mensch, der Gott nicht vertraut, trägt ein Stück weit dazu bei. Sagst du, ich habe mit dem Krieg in der Ukraine nichts zu tun. Ich sage dich, jeder Mensch, der Gott nicht vertraut, trägt etwas dazu bei, dass es Krieg in der Welt gibt. Jeder Mensch, der Gott nicht wirklich sich anvertraut, der ihm nicht glaubt, weil das ist die Ursünde, sagt Jesus, trägt etwas dazu bei, dass Menschen vergewaltigt, geschlagen, geknechtet, einfach die Schrecklichkeit der Sünde an ihrem Leib erleben. Vielleicht erlebst du die Schrecklichkeit der Sünde nicht in vollem Maß an deinem eigenen Leib, aber andere erleben es. Und es ist alles die gleiche Wurzel. Amen. Das heißt, tatsächlich, wenn du auf diese Welt schaust im Natürlichen, dann hast du Grund, traurig zu sein. Ja? Wenn du auf das Kreuz schaust, wenn du nur auf das Kreuz schaust, auf die eine Seite des Kreuzes sozusagen, also auf die Seite, wo Jesus einfach an diesem Kreuz hing und wo diese ganze Schrecklichkeit offenbar wurde, dann erkennst du, ja, das ist der Ausdruck der ganzen Tiefe der Furchtbarkeit der Sünde. Das ist die Wahrheit. Weißt du, das Kreuz ist die Wahrheit über diese Menschheit. Das Kreuz hält der Menschheit den Spiegel vor. Das ist die Wahrheit über die Menschheit. Weißt du, man kann sich das schönreden, man kann sich zudröhnen, man kann sagen, okay, ich genieße einfach mein Leben, ich kriege gar nichts mit von dem Schlimmen in der Welt und so weiter. Ja, aber es ändert nichts an der Realität. Amen. Das Kreuz ist die Wahrheit über die Menschheit. Das Kreuz ist damit auch der wahre Ausdruck der Furchtbarkeit der Sünde und auch damit der wahre Ausdruck des Schmerzes Gottes über die Sünde. Das Kreuz ist der Ausdruck des Schmerzes Gottes. Es ist gleichzeitig der Ausdruck der Liebe Gottes, weil er es auf sich genommen hat. Ja, es ist der Ausdruck der Liebe Gottes und es ist zugleich der Ausdruck des Schmerzes Gottes. Halleluja. Das heißt, Jesus musste diesen grausamen Tod sterben. Es gab keine andere Möglichkeit. Ansonsten wäre die Sünde nicht in der Tiefe behandelt worden. Die Sünde hätte nicht in der Tiefe behandelt werden können, wenn Jesus nicht diesen furchtbaren Preis bezahlt hat. Hätte. Ja, das heißt, diese Traurigkeit, durch die die Jünger durchgehen mussten, musste sein. Aber, und jetzt kommt's, das ist nur die eine Seite der gesamten Wahrheit. Das ist die Wahrheit über die Sünde. Das ist die Wahrheit über die Welt. Aber die andere Seite, und über die möchte man natürlich heute auch noch sprechen, Halleluja, sonst werdet ihr alle schon ganz traurig. Also diese andere Seite haben die Jünger zu dem Zeitpunkt, als sie das Kreuz vor sich sahen, als sie Jesus am Kreuz sahen, haben sie die andere Seite noch nicht gesehen. Deswegen sagt Jesus auch zu ihnen in Vers 5, ich habe es gerade vorgelesen, oder Vers 6, sagt er ja auch, jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat und niemand von euch fragt mich, wohin gehst du, sondern weil ich dies zu euch geredet habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Mit anderen Worten, Jesus sagte, hey, vielleicht wäre es gut, auch mitten in eurer Traurigkeit mal kurz zu fragen, wohin ich eigentlich gehe. Aber niemand fragt ihn, wohin gehst du, sondern Traurigkeit hat ihr Herz erfüllt, weil sie nur die eine Seite sahen. Hätten sie diese Frage gestellt, wohin gehst du, dann hätten sie als Antwort gehört, ich werde auferstehen am dritten Tag und werde zu meinem Vater gehen. Das heißt mit anderen Worten, dann hätten sie schon mal gehört, für Jesus geht's am Ende gut aus. Und damit hätten sie schon mal ein bisschen weniger Grund zur Traurigkeit gehabt. Aber diese Frage haben sie zu dem Zeitpunkt noch nicht gestellt. Sie waren noch nicht von neuem geboren. Sie haben das Ganze nicht durchschaut. Wir können es durchschauen aus einem einzigen Grund. Und da komme ich gleich dazu. Weil wir haben einen entscheidenden Vorteil gegenüber den Jüngern. Und das ist tatsächlich die entscheidende Freude, von der Jesus dann weiter spricht. Er sagt nämlich in Vers 7, wenn wir weiterlesen, sagt er, doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Mit anderen Worten, es ist euch nützlich, dass ich am Kreuz sterbe. Denn wenn ich nicht weggehe, also mit anderen Worten, wenn ich nicht auf diese Weise sterbe, dann wird der Beistand, griechisch steht hier der Parakletos, also der zur Unterstützung herbeigerufene, der Fürsprecher, der Helfer, Du weißt, es geht hier um den Heiligen Geist, ja, die dritte Person Gottes. Dann wird diese dritte Person Gottes, dann wird dieser Heilige Geist nicht zu euch kommen, sagt er. Wenn ich nicht so weggehe, dann wird dieser Heilige Geist nicht zu euch kommen. Dieser Beistand, dieser Parakletos. Wenn ich aber hingehe, sagt er, dann werde ich ihn zu euch senden. Und dann sagt er in Vers 20, wo er weiter vom Heiligen Geist spricht, und das ist die Antwort, worum geht es im Kapitel 16. Das ganze Kapitel 16, Johannes Evangelium, handelt vom Kommen des Heiligen Geistes. Es geht von Anfang bis Ende um das Kommen des Heiligen Geistes. Und in Vers 20 spricht er immer noch vom Heiligen Geist. Im zweiten Teil, ich hatte den ersten Teil gelesen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass ihr weinen und wehklagen werdet, aber die Welt wird sich freuen. Das ist das Kreuz, das ist der Tod von Jesus. Und dann heißt es aber weiter, ihr werdet traurig sein, aber eure Traurigkeit wird zur Freude werden. Warum wird unsere Traurigkeit zur Freude? Nicht nur, weil Jesus auferstanden ist. Das alleine ist schon ganz gut. Das heißt, für Jesus ist es auf jeden Fall gut ausgegangen. Aber ich sage dir etwas, nicht nur für Jesus ist es gut ausgegangen, sondern für dich ist es nicht nur gut ausgegangen, sondern für dich ist etwas Besseres gekommen, als was vor dem Kreuz war. Amen. Amen. Sonst hätte Jesus nicht sagen können zu den Jüngern, es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Immerhin war es ja so, ich meine, er spricht hier zu den Jüngern, die ihn 3 Jahre bei sich hatten. Ja, er spricht ja nicht zu irgendjemandem, sondern er spricht zu diesen Jüngern, die Jesus leibhaftig 3 Jahre bei sich hatten. Zu ihnen sagt er, hey, es ist gut, dass ich weggehe, weil wenn ich weggehe, dann wird etwas noch Besseres kommen. Besser gesagt, noch jemand Besseres, für euch noch jemand Besseres. Und das ist der Heilige Geist. Und warum ist der Heilige Geist noch besser? Warum ist der Heilige Geist nützlich? Warum ist er noch nützlicher sozusagen für die Jünger als Jesus leibhaftig in ihrer Mitte? Ja, so viele Christen würden sich wünschen, wenn doch einfach mal Jesus leibhaftig in meiner Küche sitzen würde und nicht mehr weggehen würde. Das wäre das Allerbeste. Aber ich sage, die Bibel lehrt nicht, dass das das Allerbeste ist. Sondern die Bibel lehrt, das Allerbeste ist, wenn der Heilige Geist kommt. Und der Heilige Geist kommt auf uns, er kommt in uns, er kommt zu uns. Und Jesus sagt, ich komme zu euch im Heiligen Geist. Mit anderen Worten, der Heilige Geist macht es uns überhaupt erst möglich, zu jedem Zeitpunkt, an jedem Ort, für alle, auch für alle kommenden Generationen nach der ersten Jüngergeneration. Erst der Heilige Geist macht es uns möglich, permanent in Beziehung und in Gemeinschaft mit Jesus zu leben. Amen. Bevor der Heilige Geist kam, mussten die Jünger immer genau da sein, wo Jesus war, um seine Stimme hören zu können. Ja, wenn er in Kapernaum war, mussten sie in Kapernaum sein. Pech für die, die nicht in Kapernaum waren. Wenn er in Nazareth war, mussten sie in Nazareth sein. Aber jetzt kommt an Pfingsten der Heilige Geist auf die Jünger und plötzlich ist Jesus überall bei ihnen, mit ihnen, in ihnen sogar, wo immer sie hingehen, wann immer sie hingehen, wer immer hingeht, wer immer ihn aufgenommen hat, da geht der Heilige Geist mit. Halleluja. Und deswegen sagt er, hey, ihr habt allen Grund, euch zu freuen. Also Jesus starb mit einem klaren Ziel. Und dieses Ziel war nicht nur für ihn selber. Dieses Ziel war nicht nur, dass er aufersteht und wieder zum Vater geht. Sondern dieses Ziel war, den Parakletos zu senden. Dieses Ziel war, den Beistand zu senden. Dieses Ziel war, den Heiligen Geist zu senden. Weil dann wusste er, dann würde etwas möglich werden, was vorher nicht möglich war. Vorher konnte Jesus 70 Jünger mal kurz aussenden und sagen, okay, geht mal ein bisschen so in die Umgebung, heilt mal ein paar Kranke und dann kommt wieder. Weil sie mussten wieder kommen, um wieder neu aufgeladen zu werden. Weil sie hatten ja den Geist nur durch ihn. Sie hatten es ja nur von ihm. Und er musste leibhaftig da sein, damit sie eine Zuteilung bekommen konnten. Aber nach Pfingsten war es möglich, zu seinen Jüngern zu sagen, zum Beispiel Thomas, da geht man davon aus, dass er bis nach Indien ging und dort das Evangelium gepredigt hat. Gibt es heute noch Kirchen, die sich nach dem Apostel Thomas benannt haben in Indien, weil sie sagen, wir haben das Evangelium durch den Apostel Thomas gehört. Ja? Der ungläubige Thomas, sogenannte, behauptete. Der war gar nicht mehr so ungläubig. In dem Moment, als der Heilige Geist auf ihn kam, war nichts mehr mit Unglauben. In dem Moment, als der Heilige Geist auf ihn kam, da ist er losgesaust, ist er hingegangen, so weit weg von Jerusalem, so weit weg von den Orten, an die Jesus jemals selber gegangen ist, ist hingegangen und in der gleichen Kraft, im gleichen Geist, in der gleichen Beziehung zu Jesus, hat er dort die Welt verändert. Amen. Das ist der Unterschied. Das heißt, unser Leben, sag mal mein Leben. Unser Leben nach dem Kreuz ist so viel besser als jedes Leben vor dem Kreuz. Das müssen wir verstehen. Unser Leben ist so viel besser als das Leben der Jünger, als Jesus über diese Erde ging. So viel besser, weil wir haben denselben Geist. Wir können mit Gott Gemeinschaft haben. Wir können mit Jesus Gemeinschaft haben. Wir können seine Stimme hören. Wir können mit ihm reden. Wir können Freunde Gottes sein. Jeden Tag, zu jeder Stunde, zu jeder Sekunde, an jedem Ort. Und selbst wenn du dich auf den Mond schießen lässt, kannst du dort noch Gemeinschaft haben. Manche würden vielleicht manche ganz gerne auf den Mond schießen, das mag sein. Aber ich sage dir, auch auf dem Mond hast du noch Gemeinschaft mit Gott. Und selbst wenn du mal eines Tages zum Mars reisen solltest, wird auch dort noch Gott sein. Und wie wir vor ein paar Wochen gelernt haben, selbst wenn du Lichtjahre, Milliarden Lichtjahre von der Erde ans äußerste Ende des Universums reist, zum 70 Trilliardsten Stern, dann hättest du auch dort noch Gemeinschaft mit Gott. Amen. Weil der Heilige Geist wäre da. Weißt du, der Raum ist nicht mehr luftleer, wenn du kommst mit dem Heiligen Geist in dir. Amen. Er ist nicht mehr leer, sondern da ist der Heilige Geist. Da ist Gott selber, da ist seine Herrlichkeit, da ist sein Licht, da ist seine Kraft. Da ist die Kraft der Auferstehung von Jesus. Halleluja. Das macht allen Unterschied. Weißt du, das müssen wir uns als Christen immer wieder neu bewusst machen. Der Heilige Geist macht allen Unterschied. Sag mal zu deinem Nachbarn, der Heilige Geist macht allen Unterschied. Also du kannst dogmatisch alles glauben, was man glauben muss, wenn man der Bibel glaubt. Du kannst dogmatisch alles glauben. Aber ohne die Realität des Heiligen Geistes in deinem Leben ist es trotzdem tot. Amen. Der Heilige Geist bringt das Leben. Der Heilige Geist bringt die Freude. Er sagt, ihr werdet euch freuen und die Freude kann euch niemand mehr nehmen, weil der Heilige Geist permanent in dir ist. Amen. Selbst wenn du durch schwierigste Zeiten gehst, wenn du durch Krankheitszeiten gehst, auch das ist übrigens ein Ausdruck wirklich des Leidens in der Welt, das aufgrund der Sünde hineingekommen ist, all die schlimmen Krankheiten, die es gibt und Menschen, die an Schläuchen leben müssen über Zeiten im Krankenhaus, wo auch immer, weißt du, furchtbare Dinge. Aber ich sag dir, selbst wenn du an Schläuchen im Krankenhaus bist, dann ist der Heilige Geist immer noch in dir und immer noch auf dir und immer noch da und dann ist der tiefste Grund für die Freude immer noch in dir drin. Amen. Halleluja. Das ist ganz still. Oh, ich will nicht an Schläuchen. Nein, nein, ich habe nicht gesagt, dass... Ich habe dir nur gesagt, was hat Paulus gesagt? Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Nichts, nichts, nichts, nichts. Warum? Weil der Heilige Geist da ist. Deshalb. Jesus ist im Himmel. Der Vater ist im Himmel. Aber der Heilige Geist ist da. Amen. Deswegen lasst uns als Christen den Heiligen Geist ehren. Halleluja. Lasst uns als Christen dem Heiligen Geist Raum geben. Weißt du? Durch den Heiligen Geist kommt mitten in die Realität des Schmerzes dieser Welt, mitten in die Realität des Leidens dieser Welt, mitten in die Realität des Kreuzes, kommt die Kraft der Auferstehung rein. Durch den Heiligen Geist. Das ist Grund zur Freude. Was ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist Liebe. Amen. Römer 5, Vers 5 heißt es, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen durch den Heiligen Geist. Amen. Das heißt, sag nie wieder, den kann ich nicht lieben. Sondern wenn schon, dann sag ehrlich, den will ich nicht lieben. Aber wenn wenn du die Wahrheit sagen willst, dann sagst du, der Heilige Geist, die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz durch den Heiligen Geist. Und deswegen liebe ich, deswegen fließt die Liebe aus mir hervor, deswegen kommt die Liebe aus mir hervor. Der Heilige Geist befähigt mich zur Liebe, da wo die menschliche Liebe zum Ende kommt. Amen. Weißt du, gerade in dieser Zeit ist es so wichtig, dass du Gemeinschaft hast mit dem Heiligen Geist, weil in der Welt um uns herum stehen immer mehr andere Geister auf. Die Menschen sind voller Furcht. Und wie viele von euch wissen, dass Furcht und Liebe gegeneinander gehen? Warum schreien sie hier und demonstrieren da und da und dort und was auch immer? Weißt du, Furcht ist der Grund. Furcht ist der Grund. Aber die vollkommene Liebe treibt alle Furcht aus. Und in dieser Zeit, weißt du, Jesus hat schon gesagt, die Liebe der vielen wird erkalten, aber nicht deine. Wenn der Parakletos in dir ist, das ist der Liebende in dir. Du hast Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Wenn du Gemeinschaft hast mit dem Heiligen Geist, dann hast du Gemeinschaft mit der Liebe. Weißt du, es ist so wichtig in dieser Zeit, dass wir Gemeinschaft haben mit der Liebe, anstatt mit den Geistern dieser Welt, die transportiert werden von irgendwelchen Leuten im Internet, in den Medien, auf der Straße, wo auch immer, weißt du, so viel, ich sag mal, nicht immer gleich sichtbarer Hass, aber so viel, oh, Empörung hier und Empörung da und wo und oh und die und da und schau mal die da und so weiter. Das ist nicht der Geist der Liebe. Amen. Aber der Heilige Geist ist der Geist der Liebe. Halleluja. Mach dir das bewusst. Das Zweite, was der Heilige Geist ist, das steht auch in Johannes 16, Vers 8, heißt es, und wenn er kommt, wird er die Welt von ihrer Sünde und von Gottes Gerechtigkeit und vom Gericht überführen. Das heißt, der Heilige Geist ist der Geist der Überführung. Amen. Er überführt uns. Er überführt uns wovon? Von Sünde. Er überführt die Menschen von der Sünde, dass sie nicht an ihn glauben. Er sagt es weiter, die Sünde der Welt ist, dass sie nicht an mich glaubt. Dass sie mir nicht vertraut. Ja, er überführt, weißt du, mach dir bewusst, wenn du irgendwo hingehst, mach dir bewusst, der Heilige Geist geht mit mir. Weißt du, und du musst gar nichts sagen, verstehst du? Sondern allein dadurch, dass du hingehst, also ich meine nicht, dass du nichts sagen musst, aber du musst nicht sagen, du Sünder, du, ich glaube, du brauchst dringend Jesus. Verstehst du? Sondern in dir ist ein Geist, der überführt von Sünde, der macht Menschen bewusst, hey, oh, ah, ich vertraue ja Jesus gar nicht wirklich 100%. Weißt du, der Geist in dir überführt auch vielleicht manchmal andere Christen, die lau geworden sind, die auf beiden Seiten hinken. Ja, also auf der einen Seite im Reich Gottes, auf der anderen Seite außerhalb vom Reich Gottes. Ja, das noch und das und das und das gleichzeitig. Also der Heilige Geist überführt. Weil der Heilige Geist ist ein Geist der Klarheit. Der Heilige Geist ist ein Geist der Entschiedenheit. Der Heilige Geist ist ein Geist der Liebe. Der Heilige Geist ist ein Geist des Glaubens. Und weißt du, was er auch ist? Der Heilige Geist ist ein Geist der Freude. Halleluja! Freude statt Traurigkeit. Weißt du, wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist, dann kannst du nicht anders als mit Freude erfüllt sein. Weißt du, auch wenn du ans Kreuz schaust, kannst du im einen Moment weinen und im anderen dich schon wieder freuen. Ja, es ist gut, dir bewusst zu machen, welchen Schmerz die Sünde Gott zufügt. Es ist gut, über die Not der Welt zu weinen. Aber dann wird deine Traurigkeit gleich wieder in Freude verwandelt. Weil du weißt, in dir ist der Not abhilft. Amen. Schau, ich habe da eine starke Stelle, die liebe ich einfach. 1. Petrus 1, Vers 6 steht es. Ja. Da spricht Petrus einfach über unser Leben jetzt auf der anderen Seite des Kreuzes. Ja. Jesus hat den Preis bezahlt, er ist durch diesen grausamen Tod durchgegangen und jetzt sind wir auf der anderen Seite des Kreuzes. Jetzt haben wir den Heiligen Geist in uns, der Heilige Geist ist auf uns, der Heilige Geist ist mit uns und dann sagt er hier, darin jubelt ihr. Okay. Darin jubelt ihr, sagt er, Und dann nach der Zürcher Übersetzung heißt es, auch wenn ihr jetzt noch kurze Zeit, wenn es denn sein muss, von mancherlei Prüfung heimgesucht werdet, das passiert, so soll die Echtheit eures Glaubens, die wertvoller ist als Gold, das vergänglich ist, obwohl es im Feuer geprüft wurde, zutage treten und Lob und Preis und Ehre euch zukommen, wenn Jesus Christus sich offenbart. Und jetzt kommt's. Ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Wie ist das möglich? Durch den Heiligen Geist. Du kannst Jesus nur lieben im Heiligen Geist. Deswegen sagt Paulus auch, niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer im Heiligen Geist. Aber im Heiligen Geist kannst du Jesus lieben. Ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obwohl ihr ihn auch jetzt noch nicht seht. Und über ihn jubelt ihr, jetzt kommt es nochmal, und über ihn jubelt ihr in unaussprechlicher und ungetrübter Freude. Halleluja. Die King James Version sagt, unaussprechliche und herrlichkeitserfüllte Freude. Ja. Joy unspeakable and full of glory. Ja. Das liebe ich, diesen Ausdruck im Englischen. Joy unspeakable and full of glory. Halleluja. Das ist genial. Das ist King James. Ja. In der Elberfelder heißt es, ihr jubelt in unaussprechlicher und verherrlichter Freude. Ja, mit herrlichkeitserfüllter Freude. Also das ist im Heiligen Geist. Du schaust auf das Kreuz, du siehst den Schmerz Gottes und im nächsten Moment erfüllt dich eine unaussprechliche Freude, weil du weißt, all dieser Not, all diesem Schmerz ist abgeholfen worden durch Jesus Christus am Kreuz. Er wurde für uns zur Sünde, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Amen. Halleluja, wenn wir ihm vertrauen, dann werden wir zur Antwort Gottes für diese Welt. Amen. Weißt du, der Heilige Geist, wir reden vom Heiligen Geist, ja? Der Heilige Geist war es, der ganz am Anfang, als Gott die erste Schöpfung schuf, über dem Wasser schwebte. Ja? Der Geist Gottes brütete über den Wassern. Und durch diesen Heiligen Geist hat Gott die erste Schöpfung geschaffen. Amen. Diese Schöpfung ist gefallen. Aber jetzt kommt es. Gott schafft eine neue Schöpfung. Wie schafft er die neue Schöpfung? Durch den Heiligen Geist. Genauso wie die erste Schöpfung. Er schafft die neue Schöpfung durch den Heiligen Geist. Er wird eines Tages diese ganze Erde neu machen durch den Heiligen Geist. Aber jetzt sage ich dir noch was. Er hat dich, wenn du Jesus aufgenommen hast in deinem Leben, hat er dich bereits neu geschaffen durch den Heiligen Geist. Wenn Jesus in dir lebt, hat er dich bereits neu geschaffen durch den Heiligen Geist. Wenn jemand in Christus ist, gehört er bereits zur neuen Schöpfung. Amen. Halleluja. Sag mal, ich bin eine neue Schöpfung. Ich gehöre zu Gottes neuer Schöpfung. Mit anderen Worten, in dir und durch dich hat das Werk der Neuschaffung dieser Erde, dieses Universums letztendlich, dieser ganzen Welt bereits begonnen. Amen. Es hat bereits begonnen. Durch den Heiligen Geist. Sag ich zum Dirigenten. Durch den Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist hat Gott die erste Schöpfung geschaffen. Durch den Heiligen Geist schafft er die neue Schöpfung. Und zwar beginnend mit seinen Söhnen und Töchtern. Amen. Also deswegen haben wir allen Grund, uns mit herrlichkeitserfüllter Freude zu freuen, weil durch den, der in uns lebt, gegeben ist, gesichert ist, dass die Not der Welt, mit der wir jetzt konfrontiert werden, hier in dieser Welt, dass sie verwandelt wird durch den in uns wohnenden Geist. Wir sind Atmosphärenverwandler. Wir sind Teufelszerstörer. Wir sind Teil seines Planes, diese Welt neu zu schaffen. Amen. Wenn wir Jesus vertrauen und wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben. Halleluja. Weißt du, der Heilige Geist, ist auch, ich hatte gerade damit begonnen zu sagen, was ist der Heilige Geist? Ich hatte gesagt, er ist Liebe, er ist Überführung, aber er ist drittens, er ist auch der Geist der Zeichen und Wunder. Der Heilige Geist ist der Geist der Zeichen und Wunder. Markus 16, Vers 20 heißt es, ganz am Ende, letzter Vers vom Markus Evangelium. Ja, nachdem er ihnen gesagt hat, diejenigen, die glauben, ihnen werden diese Zeichen folgen. Heißt es ganz zum Schluss, jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Wer ist der Herr, der mit ihnen mitwirkte? Hallo? Der Heilige Geist. Ja, Jesus war im Himmel. Er ist nicht mehr an ihrer Seite gewesen wie vor dem Kreuz. Ja, da war er an ihrer Seite. Aber jetzt war er im Himmel, jetzt ist er im Himmel. Aber wer wirkte mit ihnen mit und wirkte die Zeichen und Wunder? Der Heilige Geist. Ich sagte, der Heilige Geist ist der Wunderwirker. Amen. Amen. Und was ist ein Wunder? Ein Wunder ist eine radikale Wende inmitten einer verzweifelten Situation. Das heißt mit anderen Worten, der Heilige Geist ist hier, um verzweifelte Situationen radikal zu verwandeln. Und wie macht er das? Durch uns. Amen. Er ist der Geist der Wunder. Er ist der Geist, der den Durchschlag hat, weil er ist der Geist der Auferstehung. Er ist der Geist, der Tod in Auferstehung verwandelt. Er ist der Geist der Kraft. Er ist der Geist der Herrlichkeit. Er ist der Geist der Macht Gottes. Halleluja. Wie von euch brauchen heute Morgen einen Durchschlag der Wunderkraft Gottes in ihrem Leben? Okay, wow. Ja, immer. Ja, halleluja. Okay. Also, ja, klar. Wenn du es nicht für dich brauchst, brauchst du es für andere. Definitiv, das ist richtig. Ja, absolut. Ich brauche auch immer einen Durchschlag der Wunderkraft Gottes. Ja. Wenn nicht für mich, dann für andere. Halleluja. Amen. Es ist so. Er ist der Geist der Zeichen und Wunder. Halleluja. 2. Korinther 2,14 sagt Paulus, Dank aber sei Gott, der uns alle Zeit im Triumphzug einherführt in Christus Jesus. Das ist der Hammer. Also, das musst du dir mal geben. Also, manchmal sagen Leute, die sehen unsere Gottesdienste oder erleben unsere Gottesdienste und dann sagen sie, oh, ihr seid so triumphalistisch. Also, ich sage dir eins, ich glaube, wir sind noch nicht triumphalistisch genug. Amen. Weil hier steht, wir werden alle Zeit im Triumphzug einhergeführt in Christus Jesus. Wie ist das möglich? Durch den Heiligen Geist. Amen. Halleluja. Weißt du, vor dem Kreuz gab es keinen Triumphzug. Aber durch den Heiligen Geist, der gesandt wurde, weil Jesus durch das Kreuz gegangen ist, ist jetzt Triumphzug. Triumphzug über die Macht des Feindes. Triumphzug über die Macht der Finsternis. Triumphzug der Wunder. Triumphzug der Liebe. Triumphzug der Freude. Triumphzug der Kraft. In ihm ist der Triumphzug. Halleluja. Wie auch immer die Situation aussehen mag. In ihm ist der Triumphzug. Oh, ich glaube, dass der Heilige Geist heute einige noch ein bisschen wirklich in den Triumphzug hinein katapultieren will. Er will dir zeigen, wo du zu Hause bist. Weißt du, das ist die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Die macht dir das bewusst. Ja, wenn du die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist nicht pflegst, wenn du die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist nicht ehrst, wenn du die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist nicht hast, dann ist ganz klar, dass du sagst, ja, was für einen Grund haben wir in dieser Welt im Triumphzug einherzuziehen? Weißt du, manche religiösen Leute sagen das, wie können wir triumphieren, wenn in Israel die Menschen getötet werden oder in der Ukraine Menschen sterben, wie können wir dann sagen, wir sind im Triumphzug? Ich sage dir, gerade deswegen müssen wir sagen, wir sind im Triumphzug. Amen. Weil all dies, und deswegen habe ich den Anfang so gemacht, wie ich ihn gemacht habe heute und habe wirklich das in den Mittelpunkt gestellt, diese Wahrheit des Kreuzes. Amen. Die ganze Schrecklichkeit der Sünde dieser Welt. Weißt du, es ist nicht, dass wir die Schrecklichkeit dieser Sünde leugnen, sondern es ist, dass wir sehen wollen, dass die Schrecklichkeit der Sünde in der Welt verwandelt wird. Amen. Dass die neue Schöpfung durchbricht, dass das Reich Gottes kommt. Amen. Jesus hat gesagt, wenn ihr in meinem Namen Dämonen austreibt, dann ist das Reich Gottes bereits in eurer Mitte. Weißt du, Gott ist kein ferner Gott. Er will, dass sein Reich in unserer Mitte anbricht. Und das ist nur möglich durch den Heiligen Geist. Aber durch ihn ist es möglich. Amen. Und deswegen ist durch ihn Triumphzug. Weißt du, auf welcher Seite des Kreuzes lebst du? Die Jünger, das habe ich am Anfang gesagt, sie waren erfüllt mit Traurigkeit. Warum? Weil sie auf der einen Seite des Kreuzes lebten. Vor dem Kreuz. Wo lebst du? Du schaust zurück auf das Kreuz. Und deswegen kannst du sagen, wie Petrus es gesagt hat, über ihn jubelt ihr mit unaussprechlicher, ungetrübter, herrlichkeitserfüllter Freude. Und dann sagt er nämlich zum Schluss, so erreicht ihr das Ziel eures Glaubens, das Heil eurer Seele. So erreicht ihr das Ziel eures Glaubens. Nicht durch Lamentieren und Jammern und Trauern und Klagen, sondern so, indem ihr jubelt über das, was Jesus am Kreuz getan hat, indem ihr euch einreiht in den Triumphzug Gottes hinter dem Kreuz. So erreicht ihr das Ziel eures Glaubens, das Heil eurer Seelen. Amen. Also wir ziehen in den Himmel ein mit Freude. Mit Jubel. Halleluja. Also, vielleicht schaffen es manche in den Himmel, obwohl sie ihr Leben vielleicht nicht von Freude geprägt war, weil sie vielleicht total religiös gedeckelt waren ihr ganzes Leben. Und dann kommen sie vielleicht trotzdem in den Himmel. Aber ich sage dir, bevor sie da reingelassen werden, wird Gott ihnen erstmal ein kräftiges Facelift verpassen. Und erstmal hier wirklich den Ausdruck verändern, weil sonst passen sie nicht rein in den Himmel. Also kannst du dir vorstellen, dass im Himmel die Leute irgendwie so rumlaufen, oh, die Not der Welt, so furchtbar, oh, alles so schlimm, alles so schrecklich. Weißt du, die Leute im Himmel, die sehen durchaus, was hier auf der Erde passiert. Aber sie jubeln mit unaussprechlicher Freude, weil sie wissen, einer hat gesiegt. Einer hat Traurigkeit in Freude verwandelt. Einer ist der Wunderwirker. Einer schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Einer verwandelt alles. Und das ist unser Herr. Das ist Jesus Christus. Halleluja. Das ist der Heilige Geist. Halleluja. Preist den Herrn. Und jetzt lese ich noch Johannes 16, Vers 12 zum Schluss, wo Jesus außerdem sagt, das ist alles das Kapitel über den Heiligen Geist, da sagt er, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt, also vor dem Kreuz, vor dem Erlösungswerk, nicht tragen. Ja, also mit anderen Worten, er sagt zu seinen Jüngern, also vieles sage ich euch jetzt gar nicht, weil ihr blickt es eh nicht. Er hat es ja versucht. Er hat gesagt, ja, ich werde leiden, aber am dritten Tag werde ich auferstehen. Hat nicht geklappt, haben sie nicht verstanden. Nur Traurigkeit hat sie erfüllt. Haben sie nicht verstanden. Also er hat gesagt, ich gehe gar nicht weiter, ich erzähle euch jetzt nicht noch mehr, weil ihr versteht sowieso nicht. Aber er sagt, wenn aber jener, und deswegen ist es so gut, dass der Heilige Geist gekommen ist, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, also der Heilige Geist, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Ihr Lieben, das ist wieder ein Grund zur Freude. Halleluja. Also das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist leitet dich in die Wahrheit. Der Heilige Geist bewirkt, dass du die Bibel verstehst. Also ich kannte Leute, die hochintelligent waren oder sind. Und ja, sind noch nicht alle gestorben. Und die Bibel, das Neue Testament auf Griechisch fast auswendig kannten. Theologieprofessoren. Und ich habe mit ihnen gesprochen und sie haben nichts wirklich verstanden von diesem Wort. Ich habe mich mit einem unterhalten und er sagte zu mir, wollen Sie denn behaupten, dass Gott heute noch Wunder tut? Dann habe ich gesagt, Sie kennen doch die Bibel auf Griechisch. Haben Sie nicht gelesen im Neuen Testament? Und dann habe ich mit ihm ein bisschen diskutiert. Und der Heilige Geist hat übernommen. Weißt du, der Heilige Geist schließt uns die Bibel auf. Und plötzlich war er wie verwirrt. In seinem Verstand. Und am Ende des Gespräches sagt er, ich habe ja nie behauptet, dass Gott heute keine Wunder mehr tut. Theologieprofessor. Renommiert. Verstehst du? Weißt du, das ist der Unterschied zwischen im Heiligen Geist die Bibel lesen und ohne den Heiligen Geist die Bibel lesen. Das ist möglich. Du kannst es einfach als ein normales Buch behandeln. Du kannst Griechisch lernen, dann kannst du alles auf Griechisch lesen. Aber du wirst trotzdem nichts verstehen. Solange du vor dem Kreuz bleibst, wirst du nichts verstehen. Die Jünger haben auch nichts verstanden. Wenn du nach dem Kreuz bist, plötzlich wird dir alles klar. Jetzt vorgestern habe ich mich mit einem jungen Mann unterhalten und er erzählte mir, wie er mit Leuten diskutiert, einfach auch über die Bibel und so weiter. Und dann sagt er so zu mir, sagt er, ja, und dann spüre ich plötzlich, dann fließen mir so die Argumente zu und dann denke ich mir, wow, ich kenne da doch die Bibel schon ganz gut. Irgendwie, da kommt ja die Wahrheit hervor. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist der Unterschied. Das ist, wenn der Heilige Geist in dir lebendig ist, dann ist es wie wenn das ganze Wort in dir lebendig wäre. Du weißt, selbst wenn du nicht jeden Vers jeden Tag lesen kannst, aber es lebt in dir. Amen, es ist eine Realität in dir. Halleluja, da ist Wahrheit in dir. Weil wenn jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, dann wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Halleluja. Und er heißt, sagt weiter, denn er wird nicht aus sich selbst reden. Also es ist nicht wie die Menschen, die einfach aus ihrer eigenen Weisheit reden. Ja, der eine hat die Weisheit und der andere hat jene Weisheit und da kannst du das hören und der hat das erkannt und der hat das erkannt. Und weißt du, die Leute haben alle möglichen Theorien. Wir waren mal in Griechenland und da waren wir in einem Restaurant und da haben wir uns mit dem, nee, es war auf Zypern, aber das waren Grieche und es sind ja auch Griechen. War ein Restaurant und dann haben wir uns mit dem griechischen Kellner unterhalten und dann hat er uns seine Weltsicht erklärt. Und die Weltsicht war ungefähr so, ich habe es nicht alles ganz verstanden, weil sein Englisch war zu schlecht, aber es lief im Wesentlichen darauf heraus, eines Tages kommt die große Erlösung über die Menschheit und das werden die Griechen sein. Die Griechen werden die Erlösung bringen, die werden dann mit Raumschiffen kommen auf die Welt und die werden dann die Erlösung für die Welt bringen. Da dachte ich, okay, gut, interessant, du hast auch deine Wahrheit. Verstehst du? Die Leute haben irgendwelche Ansichten, irgendwelche Meinungen von irgendwas. Du fragst sie, wo haben sie das her? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Griechischer Nationalismus wahrscheinlich oder so. Keine Ahnung. Ja? In Deutschland gab es auch solche, die dachten, am deutschen Wesen wird die Welt genesen. Ja? Das hat sich auch als etwas fehlerhaft erwiesen. Ja? Das sind die Meinungen der Leute, die Meinungen der Leute. Aber der Heilige Geist bringt nicht eine Meinung, sondern Jesus sagt, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Mit anderen Worten, der Heilige Geist bereitet uns auf unsere Zukunft vor. Ja, es ist das Kommende, wird er euch verkündigen. Der Heilige Geist bereitet dich vor. Willst du vorbereitet sein auf das, was kommt in diesem Jahr? Willst du vorbereitet sein auf das, was kommt im nächsten Jahr? Willst du vorbereitet sein auf das, was kommt im übernächsten Jahr, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt? Weißt du, dann hab Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Weil er bereitet dich vor. Das Kommende verkündigt er dir. Er sagt dir, was auf uns zukommt. Weißt du, nicht, dass er dir wörtlich alles sagt, weil das verstehen auch manche falsch. Die denken immer, ja, der Heilige Geist sagt irgendwie, der hat irgendwelche Propheten im Neuen Testament, im Neuen Bund, die alles einfach voraussagen, die jedes politische Ereignis voraussagen, die sagen, welcher Royal sich von welchem anderen Royal scheiden lassen wird und so weiter. Weißt du, wie die Wahrsager. Also das ist der Heilige Geist, ist kein Wahrsagegeist. Es geht ihm nicht darum, und da müssen wir Christen auch mal aufpassen, dass wir nicht aus lauter Neugier irgends öffnen für Wahrsagegeister, ja, die dieses politische Ereignis sagen und jenes politische Ereignis sagen. Verstehst du? Ja, ich sage nicht, dass es nicht Propheten geben kann, die wirklich auch politische Ereignisse korrekt voraussagen können. Aber dann kannst du es auch nachvollziehen. Amen. Und dann heißt es nachher nicht hinterher, ja, ist schon eingetroffen, nur nicht so, wie wir dachten, irgendwo ganz im Verborgenen, irgendwo im Hintergrund. Nein, das sind andere Geister, Wahrsagegeister, die meinen, sie müssten irgendwas wissen. Der Heilige Geist tut uns nicht dadurch vorbereiten, indem er uns alles voraussagt, sondern er bereitet uns vor, indem er in uns die Dinge lebendig macht und stark macht und hineinbaut, die wir brauchen, um jeder Herausforderung zu begegnen, die kommt. Amen. Amen. Willst du vorbereitet sein, dann gib ihm Raum. Halleluja. Preis den Herrn. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Was er hören wird, wird er reden. Weißt du, nicht aus sich selbst. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir eines verstehen, die Dimension des Heiligen Geistes ist nicht nur eine Dimension 1:1, du und der Heilige Geist, sondern der Heilige Geist hat immer eine gemeinschaftliche Dimension. Wir brauchen die Gemeinschaft, um den Heiligen Geist richtig zu hören. Also Christen, die umherlaufen und sagen, ich höre nur auf den Heiligen Geist. Das klingt richtig. Und es kann auch richtig sein. Aber oft ist es nicht richtig. Weil wenn Sie sagen, ich höre nur auf den Heiligen Geist, heißt es so viel wie, ich höre nur auf das, was mir der Heilige Geist sagt. Und auf keinen Fall auf das, was irgendein anderer vielleicht auch vom Heiligen Geist erkannt haben könnte. Und was mich vielleicht in Frage stellen könnte, korrigieren könnte. Darauf höre ich nicht, ich höre ja auf den Heiligen Geist. Ich und der Heilige Geist. Aber weißt du, der Heilige Geist ist nicht gesandt auf dich, sondern er ist gesandt auf uns. Weißt du, am Pfingsten saß nicht Petrus in seinem Kämmerchen und der Heilige Geist kam auf ihn und Johannes saß in einem anderen Kämmerchen und der Heilige Geist kam da auf ihn und der dritte Apostel saß in einer anderen Ecke und der Heilige Geist kam auf ihn. Der Heilige Geist kam auf ihn, als sie alle an einem Ort zusammen waren. Amen. Wir brauchen einander, um den Heiligen Geist zu erleben. Wenn du schon eine ganze Zeit so unterwegs bist, dass du sagst, ich höre nur auf den Heiligen Geist und auf nichts, was jemand anders vielleicht auch vom Heiligen Geist sagt, dann sage ich dir, dann hörst du wahrscheinlich schon lange nicht mehr den Heiligen Geist, sondern hörst du dein heiliges Fleisch. Ja, ist so. Dein stolzes Fleisch. Und da bist du genau an dem Punkt, nämlich wo, von dem Jesus gesprochen hat, dass wir ihm nicht vertrauen. Weil, warum verschließen wir uns für Gemeinschaft? Weil wir Jesus nicht vertrauen. Weil wir ihm nicht vertrauen, weil wir Angst haben um unser eigenes, weil wir die Kontrolle nicht verlieren wollen. Also das größte Problem für den Heiligen Geist, um zu wirken in unserer Mitte, ist der Geist der Kontrolle. Das ist das größte Problem. Das hindert ihn am allermeisten. Also diese Eigenkontrolle, ich will die Kontrolle behalten. Ich sage dir was, das Geheimnis, um den Heiligen Geist zu hören, zu verstehen und überhaupt in deinem Leben zu erleben, ist die Kontrolle zu verlieren. Oh, jetzt wird es für manche schon wieder schlechte Nachricht. Kontrolle verlieren. Ha, das fühlt sich nicht immer gut an. Es ist nicht immer, weißt du, es ist nicht immer angenehm fürs heilige Fleisch. Das unheilige Fleisch, sollte ich besser sagen. Es ist nicht immer angenehm, die Kontrolle zu verlieren. Oh, jetzt weiß ich auch nicht mehr so genau. Ich gehe auf dem Wasser. Aber genau das sagt der Heilige Geist, genau da will ich dich haben. Genau da kann ich eine Landebahn finden. Also der Heilige Geist kann nicht landen auf menschliche Eigenkontrolle. Der Heilige Geist zwingt sich auch nicht jemand auf, der einfach so entschieden ist, einfach nur seinem eigenen Ding zu glauben. Amen. Zwingt sich nicht auf. Und weißt du, wenn du mehr willst vom Heiligen Geist, ich sage dir ein Geheimnis. Wenn du mehr willst vom Heiligen Geist, wer will alles mehr vom Heiligen Geist? Ich sag mal so, ich will jetzt keinen Prozentsatz sagen, aber ich sage mal vielleicht, in 80% der Fälle, wie gesagt, es ist jetzt nur ins Blaue geredet, aber ich würde mal sagen, in der Mehrzahl der Fälle kommt das mehr vom Heiligen Geist, das du willst, durch eine andere Person. Manche sagen, ich will mehr vom Heiligen Geist, deswegen schließe ich mich 3 Monate weg, nur der Heilige Geist und ich. Kann dran sein. Verstehst du? Ich sage nicht, dass es das nicht geben kann. Aber oft ist es so, dass das mehr vom Heiligen Geist ist, du, nachdem du dich sehnst, kommt durch eine andere Person, durch einen anderen Sohn Gottes, durch jemanden, der dir vielleicht die Hände auflegt oder durch jemanden, der dir etwas sagt, der dir den entscheidenden Anstoß gibt, der dir die entscheidende Offenbarung gibt. Ja, ich und meine Offenbarung, ich sortiere mir das so zusammen. Weißt du? Shabarakabakabanda. Also wir brauchen einander. Amen. Weißt du, die ersten Jünger, tatsächlich die 120, haben direkt den Heiligen Geist empfangen, ohne dass ihnen jemand die Hände aufgelegt hat. Wir waren ja auch die Ersten, wer hätte ihnen die Hände auflegen sollen. Ja? War ja keiner da. Jesus selber, ja, durch den Heiligen Geist. Aber sie waren einmütig zusammen. Sie waren nicht alleine, sondern sie waren einmütig zusammen. Schon die Nächsten, die sich zu Jesus bekehrt haben in Samaria, ja, als Philippus gepredigt hat, heißt es, Und als sie in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hat, schickten sie die Apostel nach Samaria, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Mit anderen Worten, die Leute in Samaria empfingen den Heiligen Geist nicht einfach so, sondern irgendwie aufgrund eines unerforschlichen Ratschlusses Gottes war es wichtig, dass die Apostel aus Jerusalem kamen und ihnen die Hände auflegten und dann kam der Heilige Geist auf sie. Interessant, hm? Ja, der Heilige Geist und ich, wenn ich zu Hause nur lang genug vor ihm sitze, dann wird er auf mich herabkommen. Ja, das ist die eine Seite natürlich, aber wenn du nie durch andere empfängst, dann wirst du zu Hause auch lang sitzen können, bis irgendwas passiert. Und je länger du sitzt, umso dümmere Gedanken machst du dir. Ja, das ist die Gefahr. Tatsächlich die Gefahr. Weißt du, deswegen wunderst du dich manchmal, wenn Christen kommen und sagen, wow, jetzt war ich 3 Stunden auf den Knien und jetzt hör mal, was mir der Heilige Geist gesagt hat. Und dann hörst du, was ihnen der Heilige Geist angeblich gesagt hat und dann denkst du, das kann niemals der Heilige Geist sein. Da denkst du, ja, aber die waren 3 Stunden auf den Knien. Also es machen nicht die 3 Stunden auf den Knien, sondern es macht die richtige Verbindung zum Heiligen Geist. Und diese Verbindung ist halt einfach nicht nur du und er. Weil wenn du das erlebst, ist es normalerweise so, nur die Person und er. Und das schon seit 5 Jahren. Und jetzt sind sie 3 Stunden auf den Knien und dann hören sie was. Mit Vorsicht zu genießen. Amen. Verstehst du? Ich wollte es überhaupt nicht predigen. Ich bin jetzt völlig von meinem Konzept abgekommen. Aber ich glaube, es ist wichtig, weißt du, weil ich glaube, der Heilige Geist möchte sich heute Morgen hier in unserer Mitte in einer neuen Dimension bewegen. Er möchte Freiheit haben, um Raum zu gewinnen. Er möchte uns übernehmen. Er möchte wirklich die Kontrolle übernehmen. Weißt du, es ist nicht nur ein akademisches Thema. Jetzt predigen wir mal über den Heiligen Geist. Schön. Ist auch mal wieder gut, gell? Mal wieder was über den Heiligen Geist gehört zum Stimmen. Haben wir schon länger nichts mehr gehört, das ist immerhin die dritte Person Gottes, muss man schon auch mal wieder was drüber predigen. Also darum geht es nicht, sondern wenn wir über den Heiligen Geist predigen, dann heißt es, er will die Kontrolle übernehmen über unser Leben. Halleluja, wie nie zuvor. Shakabamba. Halleluja. Oh, danke Jesus. Rakabaka. Ja, das ist gut, wenn du lachst, dann ist es einfacher. Ja, es ist einfacher, tatsächlich. Ja, weißt du, wenn du lachst, ist es einfach, die Kontrolle zu verlieren. Ja? Weil sonst ist es oft so, weißt du, wenn du nicht lachst oder wenn du ein bisschen verkrampft bist, ja, dann ist manchmal, ja, willst doch noch die Gedanken noch ein bisschen festhalten, noch ein bisschen, so ganz jetzt darauf einlassen kann ich mich jetzt doch nicht. Da war noch ein Punkt, den der Pastor gesagt hat, das kann ich nicht so sehen. Weißt du, es geht nicht darum, ob du alles so sehen kannst, sondern es geht darum, dass du dich auf den Heiligen Geist einlässt. Amen. Weil was du sehen kannst oder nicht sehen kannst, ist am Ende doch wieder nur irgendwas im Verstand. Ob du es jetzt sehen kannst oder nicht sehen kannst. Ja. Weißt du, du kannst dein ganzes Leben dich damit zubringen, zu gucken, wo du alles so sehen kannst, wie es gesagt wird. Und dann sagen, okay, und dann werde ich mich einlassen, dann werde ich mich voll einlassen. Aber da ist immer noch was, wo das kann ich noch nicht ganz so sehen. Das sind die kleinen Füchse. Die Bibel spricht davon, die kleinen Füchse, die den Weinberg verderben. Ja? Sind so diese kleinen Vögel. Manche nennen es den kleinen Mann im Ohr, der dir immer reinredet, immer dazwischen redet. Nur damit du nicht loslässt, nur damit du nicht die Kontrolle abgibst, nur damit du doch noch bei deinem eigenen Denken bleibst. Also manchmal ist es geradezu eine Belastung, die manchmal auf Seelen ist. Ich hatte in meiner Seele eine absolute Kontrollbelastung. Die wurde mir ausgetrieben. Aber ich sag dir, wie ich davon frei geworden bin, war nicht, dass mir jemand einen Dämon ausgetrieben hat, sondern die Kreuzigung des Fleisches. Also du musst manchmal deine Gedanken niederwerfen, die immer dagegen reden, die immer sagen, ja, aber das. Jetzt bin ich selber völlig weg. Halleluja. Oh, was machen wir jetzt? Oh. Ich muss mal jemanden fragen. Poli, sag mal, was machen wir jetzt? Sonst nichts? Sicher. Melanie, gib du deinen Kommentar. Was machen wir jetzt? Die Ausbeute war jetzt nicht sehr groß. Svetlana ist eine gestandene Glory House Leiterin, ha? Nee? Was machen wir jetzt? Komm. Spuck's aus. Okay. Die Ausbeute ist ja nicht so groß. Halleluja. Ja, irgendjemand muss noch ein Schlusswort sagen, glaube ich. Irgendjemand muss noch irgendwas sagen. Christian, du bist ja ein Prediger, oder? Du kannst was sagen, oder? Schon lange nicht mehr so gelacht. Das ist immerhin mal eine Aussage. Ja? Schon lange nicht mehr so gelacht. Okay. Also, sie hat so nicht ganz die Sprache verschlagen. Okay, da komme ich auch nicht weiter. Wer möchte noch ein Schlusswort sagen? Elvira? Wer bist du denn? Peter. Ich kenne dich gar nicht. Mal ein bisschen zu beenden hier. Du willst das Ganze beenden? Okay. Heißt es so viel wie, dir reicht's jetzt, oder? Nein, wir müssen ja daraus lernen, was der Heilige uns geistig jetzt sagen will. Ja, was will er uns denn sagen? Ja, dann sieht man kurz das Mikro. Jetzt, was will er denn sagen? Ja, zum Beispiel die Apostel. Die haben, da steht viel drin, der Heilige Geist und uns hat es gefallen. Aha. Sie waren unterwegs. Ja. Paulus sah auch einen Geist aus Mazedonien. Komm herüber. Das ist die Komm herüber. Die der Heilige Geist. Komm herüber. Okay. Ja. Also sag mal zu deinem Nachbarn, komm herüber. Ans andere Ufer. Ja? Ans Ufer des Heiligen Geistes. Da, wo der Heilige Geist ist, da müssen wir hin. Ne? Ja. Der Heilige Geist möchte, okay. möchte sagen, dass es keine Apostel früher gab oder so, sondern dich und mich und wir alle. Und der Heilige Geist will uns heute benutzen und verwenden. Mhm. Er will uns heute benutzen und verwenden, das ist richtig. Nur bei dem anderen muss ich dann schon wieder sagen, da ist das Wort Gottes doch zu stark in mir drin. Und da sehe ich, dass es früher auch schon Apostel gab. Also lies noch mal ein bisschen im Wort, setz dich noch mal hin, lies noch mal ein bisschen im Wort, okay? Halleluja. Weil der Heilige Geist, setz dich hin, ist okay. Wir müssen verstehen, genau, das müssen wir verstehen, dass Gott uns benutzen will. Halleluja. Amen, sag mal zu den Nachbarn, er möchte dich benutzen. Halleluja. Jede Generation, ha? Er möchte dich benutzen. Komm, lass uns mal aufstehen zusammen. Lass uns mal beten. Halleluja. Eieieiei. Danke, Heiliger Geist. Oh, danke, Heiliger Geist. Mm. Oh. Was ist da los? Was ist da los? Okay. Wolfi, was ist da los? Keine Auskunft. Hast du, was ist da los? Ja. Halleluja. Halleluja. Oh. Ich gucke einfach mal, wo was los ist. Huh? Da ist auch was los. Huh? Wo ist hier was los? So, leg mal deinem Nachbarn die Hand auf die Schulter. Lass uns einfach mal zusammen sagen, Heiliger Geist, übernimm die Kontrolle. Und dann sag, mehr! Die Hand auf. Sei jetzt nicht alleine. Nicht der Heilige Geist und du, sondern jetzt ist der Heilige Geist und wir. Okay? Jetzt ist der Heilige Geist und wir. Leg jemand die Hand auf und sag, mehr. Livestream. Mehr. Schweizer. Ihr Schweizer über Livestream. Legt euch die Hände auf. Mehr. Mehr. Mehr. Mehr. Mehr. Mehr. Wow. Geschaltet. Mehr. Sagst, wie kann das sein? Der Heilige Geist ist da. Er ist gekommen vor 2000 Jahren. Er ist da. Und in dem Moment, wo du die Kontrolle loslässt, was ist denn? In dem Moment, wo du die Kontrolle loslässt, mehr! Dann kommt er mehr. So einfach. So einfach. Mehr. Ui. Mehr! Ziemlich geladen hier. Eigentlich hatte ich noch ein paar schöne Gebete für euch vorbereitet. Des Heiligen Geistes ist auch seine Berufung. Wenn er beruft, den rüstet er auch aus. Wenn er beruft, den rüstet er aus. Wenn du noch mehr willst jetzt, gebe ich dir einen guten Tipp. Schau einfach mal um dich herum, ob es irgendjemand gibt, von dem du den Eindruck hast, dass er schon mehr hat. Und dann nimm ihn einfach an der Hand und zieh einfach mal von ihm. Also, zieh einfach mal. Zieh einfach mal. Ja, weißt du, das ist das, was ich gesagt habe. 80% der Fälle kommt es mehr vom Heiligen Geist durch eine andere Person. Vielleicht sitzt du hier und sagst, oh, ich könnte schon noch mehr gebrauchen, andere sind schon total voll. Dann zieh einfach von ihm. Schau da so. Das ist der Strom. Das ist der Strom. Fühl dich wie zu Hause. Das Gute ist am Heiligen Geist, du bekommst immer so viel von ihm, wie du willst. Er zwingt sich dir nicht auf, weißt du? Also wenn jemand jetzt hier sitzt und sagt, ich will gar nicht mehr, dann kannst du ihm noch so viel die Hand auflegen, dann wird einfach nicht mehr kommen. Das ist so. Deswegen ist es so wichtig, dass du den ersten Schritt gehst. Und du sagst, okay, ich will mehr. Und dann schaust, wo hat jemand mehr? Und dann ziehst du. Dann ziehst du einfach. Dann ziehst du. Ja, super, Marcel, genau richtig, ja. Mehr. Yeah. More. Genau. Halleluja. Glory. Glory. Glory. Hm. Sagen manche, wo ist da die Ordnung Gottes? Ja. Deswegen heißt es die Ordnung Gottes und nicht deine Ordnung. Weil er ist Gott und du nicht. Das war eine wichtige Erkenntnis. Ich zeige euch mal, dass wirklich Hände leiten können. Hände können leiten. Hände können die Kraft Gottes leiten. Schau. Jetzt pass auf, nehmt euch mal alle an der Hand. So. Okay. Mehr! Evelyn ist angekommen. Ist angekommen, ja. Gut. Schau, das war der Beweis. Was der Heilige Geist macht. Ja? Ich schaue mir das immer so gern an, was der Heilige Geist macht. Ja? Mehr, mehr, mehr, mehr. Spannend, ja? Gottesdienst im Heiligen Geist. Das macht den Unterschied. Lasst euch ruhig die Hand. Passt schon. Mehr! Sagst du, ja, was macht jetzt der Heilige Geist da mit mir? Was macht er jetzt da mit mir? Dieses und jenes, manches und anderes. Aber eins kann ich dir sagen, der Heilige Geist ist eine Zuteilung, immer. Er bringt immer eine Zuteilung von dem, was ich heute gepredigt habe. Von seiner Führung, von seiner Leitung. Ja? Komm herüber und hilf uns. Ja? Das war seine Führung, seine Leitung. Er bringt immer eine Zuteilung von Bevollmächtigung, von Kraft. Wenn du eine Berufung von Gott hast, dann dann brauchst du die Kraft. Die Berufung allein reicht nicht aus. Wen er berufen hat, den rüstet er auch aus. Womit? Mit Kraft. Brauchst du? Kraft. Wunder. Weisheit. Die Weisheit des Geistes. Puh. Die Bibel sagt, die Weisheit des Geistes ist Torheit für die Welt. Ich bin mir sicher, das sind einige, nicht hier im Raum, aber über Livestream. Die denken jetzt schon die ganze Zeit, was ist denn heute mit dem los? Ist das noch die Weisheit Gottes? Ja, die Weisheit Gottes fängt da an, wo sie deine menschliche Weisheit konfrontiert. Da, wo sie in deinen Augen zur Torheit wird, da fängt seine Weisheit an. Weisheit. Überführung kommt auf dich. Da lachen manche, ja? Aber pass auf, wenn du zu Menschen kommst, die Jesus noch nicht kennen, dann ist jetzt etwas auf dir, was sie überführen wird. Das ist ja wie... Überführung. Wow. Puh. Oh, der Andreas da in der Technik, der hat echt eine gute Zeit, ha? Andreas, du bist doch ein gestandener Prediger, oder? Ich gebe uns ein Wort der Weisheit, komm. Ein Wort der Weisheit. Ich hoffe, über Livestream habt ihr auch eine gute Zeit. He? Komm, ihr Schweizer, schreibt mir mal eine WhatsApp, was bei euch passiert, okay? Schreibt mir einfach mal eine WhatsApp. Okay? Halleluja. Ich will wissen, was in der Schweiz passiert. Danke, Jesus. Ja, Klarheit. Also die Klarheit des Geistes. Die Klarheit des Geistes. Klarheit des Geistes. Wow. Wow. Jetzt versuche ich es mal mit der Bibelstelle. So, was war mit der Bibelstelle? Hm. Im AV-Studio dachten sie, wenn er schon keine Bibelstelle vorliest, dann tun wir wenigstens eine an die Wand werfen. Puh. Ich kann es nicht lesen, ich weiß nicht, was es ist. Oh, hier kommt eine Nachricht aus der Schweiz. Wir haben eine super Zeit, mach nur weiter so. Aha. Jetzt klingelt schon das Handy hier. Hallo, ihr Schweizer? Hallo? Oh, jetzt wollte ich sie gerade laut stellen, aber ist wieder weg. Wir nehmen jetzt einfach eine Sammlung ein. Dann ist einfacher. Der Bibelvers ist zu stark, das kann ich irgendwie gar nicht. Das geht vielleicht nachher, okay? Jetzt nehmen wir einfach eine Sammlung ein. Frag den Heiligen Geist, okay? Was du geben sollst. Säe und du wirst ernten. Amen. Okay. Okay. Ihr könnt einfach die. Wir können heute nichts proklamieren, glaube ich. Wir geben einfach die Eimer durch. Und du kannst per Verpflichtungserklärung geben oder in Bar, so wie du es möchtest, wie es der Heilige Geist dir zeigt. Wenn ihr über Livestream zugeschaltet sind, werden die Infos eingeblendet. Wenn ihr in der Schweiz seid, habt ihr dort sicher live vor Ort eine Möglichkeit zu geben. Gebt ihr dort was durch. Wie auch immer, der Heilige Geist dich führt. Mach's einfach. Halleluja, was er dir sagt, das tut. Halleluja. Moni, du hast so einen roten Kopf. Du warst gerade unten, ach so. Jetzt verstehe ich. Okay. Auf wem ist es? Auf wem ist es? Ist es auf dir, Sabrina? Sie sollte eigentlich nur einen Aufruf machen. Seid ihr durch? Okay. Halleluja. Bist du durch? 30, 60, 100-fach. Amen. Okay. Kleidungsstücke und Tücher. Dankeschön. Wir sammeln noch. Dankeschön. Das ist die Kleidersammlung für Uganda, ne? Jetzt geben Sie noch mehr. Was ist das? Ja, krass hier, hä? Streck deine Hand aus, wenn du kannst. Halleluja. Danke, Vater. Wer kann mir helfen? Oh. Alles gut. Ich wollte euch zum Schluss noch diese Bibelstelle lesen. Das ist wirklich eine gute Bibelstelle. Das ist der Hammer. In ihm in Christus seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt, ungläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist die Anzahlung unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Halleluja. Vater, wir danken dir für die Anzahlung heute Morgen. Wir danken dir für die Anzahlung deines Heiligen Geistes. Danke, Heiliger Geist. Danke, dass du in jedem und mit jedem gehst. Und dass diese Welt nicht mehr die gleiche ist. Weil da Söhne und Töchter kommen. Mit dem Heiligen Geist. Im Heiligen Geist. Und diese Welt verwandeln. Die neue Schöpfung zum Durchbruch bringen. Danke. Danke. Danke. Danke. Halleluja. Oh. Danke. Oh, wir gehen ihm zu danken. Sag einfach, danke, Vater. Danke, Vater, für deinen Heiligen Geist. Danke für deine Ausrüstung. Danke für deine Zuteilung. Danke. Danke, Heiliger Geist. Halleluja. Danke. Danke. Danke. Sabrina, komm. Halleluja. Danke, Heiliger Geist, dass du durch die Reihen gehst, Herr. Und danke, Heiliger Geist, dass du wirklich die Herzen berührst, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt aufzeigst, wo Menschen lau geworden sind, wo Menschen vielleicht mit dir gegangen sind, aber weggegangen sind mit dir, Heiliger Geist, und mit dir, Jesus. Danke, Heiliger Geist, dass du Menschen überführst, wo sie in Sünde leben, Herr. Danke, Herr, dass du sie überführst, wo sie Leben ohne dich führen. Danke, Jesus, dass du die Menschen zu dir ziehst, an dein Liebesherz, dass sie erkennen, dass sie in dir alles finden, was sie brauchen, dass sie in dir Ruhe finden. Danke, Heiliger Geist, dass du jeden mächtig berührst jetzt. Danke, Heiliger Geist, dass du durch die Reihen gehst. Halleluja. Halleluja. Und wenn du jetzt merkst in deinem Herzen, dass du wirklich getrennt lebst von Jesus, dass dein Leben auf Sand gebaut ist, dass du wirklich nur deinen eigenen Werken vertraust, wenn das Wort heute dein Herz berührt hast, wenn es dir durch dein Herz ging, wie es in der Bibel steht, dann möchte ich dir heute anbieten, dass ich jetzt mit dir und für dich bete, dass du Jesus in dein Herz einlädst, dass du heute einen Neubeginn machst. Aber es geht nicht nur, dass du meine Sünden bekennst, sondern wirklich, dass du umkehrst von deinem alten Weg, dass du neu beginnst mit Jesus, dass du sagst, okay, heute geht ein neues Leben los mit dir, Jesus. Ich möchte dir neu vertrauen. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Ja, ist ja jemand da, der das möchte, der heute den Neustart möchte mit Jesus. Der darf mir ein kurzes Handzeichen geben. Halleluja. Danke, Jesus. Wie gesagt, wenn du mal mit Jesus unterwegs warst, aber du hast Sünde in dein Leben gelassen, egal, vielleicht ist es auch einfach nur Sünde der Lauheit oder dass du Jesus nicht so viel vertraut hast wie deinen eigenen Werken, wie deiner Kohle, wie deinem Status, deiner Familie. Wenn es sich wirklich Götzen in dein Leben geschlichen haben, Vielleicht, ja, das gilt auch für dich, wenn du jetzt sagst, okay, nein, ich möchte heute wirklich neu anfangen mit Jesus, ich möchte heute neu mit dem Heiligen Geist durchstarten, dann gilt es auch für dich und du weißt es in deinem Herzen, dann möchte ich, dass du mir ein Zeichen gibst, dass du mir und Gott ein Zeichen gibst, Halleluja. Ich sehe eure Hände, auch hier im Livestream, gib Gott ein Zeichen, wenn ihr heute einen Neubeginn machen möchtet mit Jesus, Halleluja. Und ich glaube, dass es ja auch Menschen gibt, die noch nie die Entscheidung getroffen haben, mit Jesus zu gehen, die bis heute getrennt von ihm gelebt haben, die getrennt von all dem jetzt waren. Und ich möchte auch dir heute die Gelegenheit geben, ja, dein Herz für Jesus aufzumachen, zu sagen, Jesus, ich weiß, ich bin am Limit, ich komme nicht weiter. All mein Wissen, all mein Sein, all mein Leben ist wirklich auf, ja, ist jetzt irgendwie, ich weiß nicht mehr weiter. Es sind wie so Schlingpflanzen, die sich um deine Füße gefangen halten, die dich nach unten ziehen wollen in dieses Wasser. Und Jesus steht da und streckt dir jetzt die Hand entgegen und sagt, mein Kind, nimm meine Hand, ich will dich da rausziehen. Ich will dir ein neues Leben geben. Schlag ein. Ja, geh runter von deinem Stolz und gib mir die Hand und ich ziehe dich da raus aus diesem Wasser und das Wasser ist nicht so stark, wie du denkst, ich bin stärker, weil ich habe dieses Wasser bezwungen am Kreuz von Golgatha. Halleluja. Und wenn dich das betrifft, dann kannst du mir auch ein Zeichen geben. Wenn du wirklich heute Jesus in dein Leben nehmen möchtest, wenn du es, ja genau, danke, ich sehe deine Hand, Halleluja, Halleluja. Ihr dürft einfach kurz vorkommen, ich möchte gern mit euch und für euch beten, alle, die Hände gehoben haben. Kommt raus, gibt wirklich, ja, macht es fest vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass ihr wirklich ab heute zu Jesus gehört, dass ihr ab heute ja einen Schlussstrich machen wollt. Ja, ihr dürft gern klatschen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Schön, dass du da bist. Hallo, hallo. Genau, lasst ihr einfach, kommt einfach raus, ja, kommt aus den Reihen. Ihr dürft auch gern aufstehen, genau. Halleluja. Da drüben war noch mal eine Hand. Die Dame hat auch noch die Hand gehalten. Ich möchte dich auch einladen, dass du auch noch zu uns vorkommst. Halleluja. Sie dürfen gerne mit rüberkommen. Hallo, schön, dass du da bist. Wie ist dein Name? Michaela. Hallo, schön, dass du da bist. Halleluja. Darf ich dich gerne dahinstellen? Genau, wenn noch jemand im Herzen weiß, dass er auch hier vorne sein soll, ihr dürft gerne noch vorkommen. Wenn du wirklich das im Herzen hast, ich möchte es heute festmachen, dann ist jetzt noch die Gelegenheit. Genau, dann würde ich euch jetzt ein Gebet vorsprechen und ihr dürft es gerne laut wiederholen. Und auch vor allem im Livestream, ja, ihr dürft einfach die Augen zumachen und euch einfach vorstellen, dass Jesus jetzt vor euch steht. Und ihr könnt einfach beten, Jesus. Ihr könnt gerne mitbeten, einfach Jesus. Ich bekenne, dass ich ein Sünder bin. Jesus, vergib mir meine Sünden. Ab heute möchte ich dir nachfolgen. Nimm alles aus meinem Leben, was nicht von dir ist. Und ich kehre mich jetzt um von meinen alten Wegen und werde dir ab heute folgen, Jesus. Danke, dass du jetzt in mein Leben kommst und mich nie wieder verlassen wirst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja.